so etwas nicht verstehen. Kameraden, die sich gegenseitig schlagen und nicht mehr zueinander stehen. Kameradschaft und Freude bis in den Tod. Geht einen Weg, seid kein Idiot. Haltet zusammen in jeder Zeit. Stolze Patrioten in alle Ewigkeit. Der Wald eskaliert. Menschen sitzen doch alle im gleichen Boot. Stehen geschlossen, vereint und fest. Kameradschaft im Leben bis in den Tod. Zusammen in jeder Zeit. Stolze Patrioten in alle Ewigkeit.